إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد Barakallahu fikum. Der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Und wir machen weiter. Bi'idhni al-Salihin von Imam Nawawi, Rahimahullah Ta'ala. Und ich denke, wir haben diese Hadithe schon genommen. Du sagst bis 27 bei euch, weil wir 5 Hadithe haben. Das wird 29 sollte sein. Ja, ja, das ist die Sache. Wir haben gedacht, wir werden inshallah das nochmal wiederholen. Hadith 434 bei mir. Bei euch ist Hadith 429. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات رواه مسلم الغمر هو الكثير الباب الذي نتكلم عليه بارك الله فيكم أو فيه هو باب الرجاء باب الرجاء ولكن الرجاء لا بد له من عمل يبنى عليه أما الرجاء من دون عمل فهو التمني فهو التمني وفي فرق بين الأمنية وبين الرجاء فالأماني هي بلا عمل الإنسان يتأمل ويأمل بشيء أما لما يرجو فإنما يعمل لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بشر المؤمن الذي يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى الذي يعمل لله سبحانه وتعالى بمغفرة الذنوب وبشره بأجر عظيم مقيم عند رب العالمين فقال صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر الغمر هو الكثير على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أرأيت إن اتسخ جسدك أو جسمك إن لاقته نجاسة وغسلته أيبقى من درنه شيء لا يبقى من درنه شيء أي لا يبقى من هذه الأوساخ شيء كذلك بارك الله فيكم الصلوات الخمس بالنسبة لي الذنوب بالنسبة لي الذنوب فالإنسان الذي يذنب ذنبا صغيرا ثم يصلي الصلوات الخمس فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له هذه الذنوب الصغيرة انتبهوا ولكن هذه الذنوب الصغيرة لا يجوز أن يعتاد عليها بأن تصبح عادة عنده أو يصر عليها لأنه الإصرار على الصغيرة والمعاودة أو اعتيادها يجعلها كبيرة لا صغيرة مع الإصرار لا صغيرة مع الإصرار رجل قبل امرأة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انصرف قال ادعوه ادعوه قال هل صليت معنا؟ قال نعم صليت قال إن الحسنات يذهبن السيئات فإذا وقع الإنسان في خطأ أو في ذنب ورجى الله سبحانه وتعالى بحيث أنه استغفر وتاب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه وهذا من عظم نعمة الله سبحانه وتعالى على المؤمن. تبي بارك الله فيكم. آدم عصى ربه مرة فأخرجه الله من الجنة. نحن كم مرة نعصي الله في اليوم؟ فنسأل الله العافية والسلامة. وهذا من عظمه، لكن الإنسان ما يفقد الرجاء وما يفقد الأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن رحمة الله سبحانه وتعالى قريب للمؤمنين. ومر معنا بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى عنده أن الله سبحانه وتعالى جعل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يترحم الخلق. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويغفر لنا. بارك الله فيكم. حديث في مدة 29 جابر رضي الله عليه überliefert, dass der gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Die 5 täglichen Gebete sind wie ein Fluss, der vor deiner Tür strömt und in welchem du 5-mal am Tag badest. Natürlich, die Übersetzung ist nicht so, aber das ist sinnmäßige Übersetzung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Das Gleichnis von den 5 Pflichtgebeten ist wie ein Fluss, der viel Wasser hat, der vor deinem Haus läuft, vor deiner Tür. Und du badest, oder einer von euch badet davon jeden Tag 5-mal. Das ist bei Sahih Muslim. Das ist in Sahih Muslim. Und zwar, barakallahu fikum, das geht darum, wir reden über Ar-Raja. Wir reden über Ar-Raja. Das wird verdient. Wir haben gesagt, Hoffnung, das bringt nicht genau sozusagen die Übersetzung von Ar-Raja, aber trotzdem, da haben wir keine andere näheres Wort zu diesem Thema als Hoffnung. Wir müssen im Islam unterscheiden zwischen Wünschen und Hoffen. Wenn wir sagen Wünschen, das ist ohne zu wirken. Aber Hoffen ist mit Wirkung. Und das ist Ar-Raja. Und deshalb, wenn man Ar-Raja hat, wenn man die Hoffnung hat, dann muss man etwas tun dafür, handeln dafür, damit Allah den großen Lohn gibt. Und das geht hier um dieses Thema, das sehr wichtig für uns ist. Und zwar, wir begehen Sünden. Wir werden schwach. Wir begehen Sünden. Aber wenn wir die 5 Gebetszeiten beten, dann werden diese Sünden gelöscht. Das ist das Gleiche, wenn du Schmutz auf deinem Körper hast oder auf deiner Kleidung hast und du badest in einem Fluss jeden Tag 5-mal. Überlege dir, egal was du von Schmutz auf deinem Körper hast oder dein Körper hat Schmutz berührt und du badest jeden Tag 5-mal in einem Fluss und das Wasser ist sehr viel von diesem Fluss, dann wirst du sauber bleiben. Und das ist auch das Gleiche, wenn man Sünden begeht und betet. Aber welche Sünden werden hier gemeint? Die Sünden, die kleine Sünden sind, nie die große Sünden. Weil die große Sünden, die brauchen eine richtige Reue. Ein Mann kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er sagte ihm: O Gesandter Allahs, ich habe eine Frau geküsst. Ich habe einen Fehler begangen, ich habe eine Frau geküsst. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm: Hast du mit uns gebetet? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erstmal hat ihm nicht gesagt. Der ist weggegangen, der Prophet sagt, er ruft ihn zurück. Der hat ihm gesagt, hast du mit uns gerade gebetet? Der hat gesagt, ja. Der hat ihm gesagt, dann inna al-hasanati yudhibna sayyi'at. Die guten Taten tilgen die schlechten Taten. Aber da muss man hier aufpassen. Und zwar, eine kleine Sünde, die man ständig macht oder die man absichtlich immer wiederholt, dann bleibt das nicht mehr kleine Sünde, sondern das wird zu einer großen Sünde. Und deshalb der Muslim, der Allah fürchtet, der Muslim, der ins Paradies kommen möchte, der Muslim, der hofft auf die Begegnung Allah subhanahu wa ta'ala, ist derjenige, der keine Sünden begeht. Und wenn der Sünden begehen würde, dann bittet er Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung, Vergebung, indem er auch eine gute Tat begeht, wie hier. Das geht wieder darum, natürlich, die Gelehrten sagen, das geht auch um Wudu an sich selbst, dass man sozusagen Wudu vor dem Gebet macht. Und Wudu für das Gebet ist so Reinigung für den Körper, und dann das Gebet ist Reinigung für die Sünden. Und bezüglich auch Wudu an sich selbst, also, dass man sich wäscht, wenn man die Augen wäscht oder das Gesicht wäscht, dann fallen die Sünden vom Gesicht wie die Tropfen vom Wasser. Wenn man die Hände wäscht, das Gleiche. Wenn man die Füße wäscht, das Gleiche. Das wird egal, was du mit deinen Händen von Sünden gemacht hast und so weiter. Unter einer Bedingung, dass man nicht absichtlich das macht und dass man nicht wiederholt diese Sünde. Allah Ta'ala ala wa'ala. Aber schaut mal, subhanallah, wie Allah subhanahu wa ta'ala mit uns barmherzig ist. Adam a.s. hat eine Sünde begangen, eine einzige. Und dafür ist er vom Paradies rausgeschickt worden. Und schaut mal, wie viele Sünden wir jeden Tag begehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns noch Möglichkeit. Deshalb die richtige Hoffnung heißt, dass man keine Sünden begeht. Wenn man eine Sünde begangen hat, dann muss man schnell Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung, Vergebung bitten. Wallahu ta'ala ala wa'ala. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم بارك الله فيكم المسلم إذا مات وصلى عليه 40 وصلى عليه 40 رجل انتبه لا يشركون بالله شيئا من أهل الإيمان ومن أهل التقوى فلا يشفعون له. كيف يشفعون له؟ أنهم يشفعون له يوم القيامة إن شاء الله. أما في الدنيا فخلاص، ولكن يتقبل منهم الدعاء ويثبت في قبره إن شاء الله. ولكن هذا الأمر أيضا فيه مسألة رجاء يا أخوة، يعني لا يكفي فقط أن ننظر إلى عظم رحمة الله بنا، أنه إذا إنسان كان صالح هذا الإنسان وصلى على جنازته 40 من أهل الإيمان كانوا يشفعون له يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى يقبل دعاءهم. لذلك لما جيء بجنازة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى المؤمنون عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال لما أثنيتم عليها خيرا فقد وجبت له الجنة. أنتم شهداء الله على الأرض. والجنازة الأخرى أثنوا عليها شرا فقال وجبت. فقيل ما وجبت؟ قال وجبت له النار. فلذلك هذا أيضا بارك الله فيكم، المؤمن يرجو أن يشفع له وأن يشفع الله سبحانه وتعالى فيه المؤمنون والأنبياء وإلى غير ذلك. فنسأل الله العافية والسلام. طبعا القضية ليست الكثرة، قد يكون في جنازة يقوم عليها آلاف، ولكن إذا كانوا ليسوا من أهل الإيمان وكان عندهم شرك بالله سبحانه وتعالى ما استفاد شيء. إذن القضية هي في أنهم لا يشركون بالله شيئا، ضابط من أهل الإيمان والتقوى. بارك الله فيكم. ابن عباس رضوان الله عليه überliefert oder berichtet, dass er den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen hörte, wenn ein Muslim stirbt und sich 40 Leute, die Allah nicht beigesellen, dem Begräbnisgebet anschließen, wird Allah ihre Gebete für ihn annehmen. Natürlich, sie werden für diese Person Fürsprache leisten werden. Das wird Allah subhanahu wa ta'ala wird das zulassen, dass sie für diese Person am letzten Tag Fürsprache leisten und indem ihr Gebet angenommen wird. Das heißt in Muslim. Nochmal, die Übersetzung ist nicht korrekt in diesem Zusammenhang. Auf jeden Fall, das geht darum, Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan, um eine Person, die stirbt. Und wenn ein Muslim stirbt, dann verrichtet man Leichnamgebet für diesen Muslim. Und wenn 40 Leute, passt auf, bitte, mit einer Bedingung, und diese Bedingung ist, die machen keinen Schirk, also die haben den richtigen Iman, die haben den richtigen Tauhid. Wenn sowas passiert, dann werden diese Leute vier Sprachen leisten dürfen. Das heißt, die vier Sprachen ist immer mit Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala. Und vier Sprachen bedeutet, dass ihr Bittgebet angenommen wird, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Person verzeiht und vergibt. Insha'Allah. Wenn Allah will, wir können das nicht beschließen oder wir können das nicht bestimmen. Allah subhanahu wa ta'ala weiß das. Aber das ist die Bedingung. Diese Leute, die sind von Leuten des Imans, die begehen kein Schirk. Und die machen kein Schirk. Und deshalb wird ihr Bittgebet angenommen. Weil die Gläubigen, die sind die Zeugen Allahs auf dieser Erde. Die sind die Zeugen Allahs auf dieser Erde. Und dafür gibt es einen klaren Beweis. Und zwar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war mit Sahaba zusammen, dann kam ein Leichnam. Und da sollte der Prophet sallallahu alaihi wasallam Leichnamgebet verrichten. Dann haben die Gläubigen gut von diesem, von dieser Person gesprochen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es ist pflichtig geworden oder es ist Pflicht geworden. Oder es ist die Entscheidung des Gefallen. Dann kam noch ein Leichnam und die Leute haben über diese Person schlecht gesprochen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Entscheidung ist gefallen. Dann sagt der Prophet, was bedeutet gefallen? Er hat gesagt, die erste Person habt ihr gelobt, dann ist die Entscheidung gefallen, dass diese Person ins Paradies kommt. Und bei der zweiten, die Entscheidung ist gefallen, dass diese Person in die Hölle geht. Ihr seid die Zeugen Allahs auf dieser Erde. Deshalb, da muss man aufpassen in diesem Zusammenhang. Leichnamgebet ist wichtig und es geht nicht um die viele Zahl. Es kann sein, dass das eine Million hinter einem, sage ich jetzt, Leichnam laufen und Trauerzug, sagt man hier. Aber wenn sie Schirk begeben, dann gilt das nicht. Das heißt, die Hoffnung ist, wenn eine Person Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, wenn eine Person gut ist, wenn eine Person kein Schirk begeht, und davon gibt es 40, die Leichnamgebet für einen Muslim leisten oder verrichten, dann werden sie, insha'Allah, wenn Allah will, dann werden sie vier Sprachen leisten. Für Gebet wird angenommen, Allah wird dieser Person, diesem Verstorbenen, Barmherzigkeit schenken, aber die Entscheidung liegt bei Allah subhanahu wa ta'ala, nicht bei uns. Wann ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal, كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من أربع فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قلنا نعم قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر متفق عليه. هذا تكلمنا عليه أكثر من مرة. فهو نصف أهل الجنة وانتبهوا الشاهد هنا وهذا الحمد لله رجعنا بالله سبحانه وتعالى وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة إلا المسلم يعني غير المسلم لن يدخل أبدا الجنة أبدا وهذه عقيدة والذي لا يؤمن بهذا والعياذ بالله نسأل الله العافية قد يخرج ملة الإسلام لأنه يكذب القرآن والسنة نسأل الله العافية والسنة وبارك الله فيه. انظروا إلى هذا الأمر العظيم أن تكون مسلما فإنك إن شاء الله من أهل الجنة. طالما أنك تشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا الرجاء بالله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. ابن مسعود رضوان الله عليه berichtet ungefähr 40 von uns waren zusammen mit dem Propheten sallam in einem Zelt, als er uns fragte: Wäret ihr erfreut, wenn ihr Muslime ein Viertel der Anwärter auf das Paradies wäret? Wir antworten ja. Dann fragte er: Wäret ihr glücklich, wenn ihr ein Drittel der Paradiesanwärter wäret? Wir antworteten ja. Er sagte: Bei Allah, in dessen Händen sich die Seele Mohammeds befindet, ich hoffe, dass ihr die Hälfte der Anwärter des Paradieses sein werdet. Das ist, weil niemand das Paradies betreten wird, außer einer muslimischen Seele. Ihr seid im Vergleich zu dem, Leuten, die Schirk begehen, wie ein weißes Haar auf der Haut eines schwarzen Stiers oder ein schwarzes Haar auf der Haut eines roten Stiers. Das war Al-Bukhari und Muslim. Barakallahu fikum, das ist eine natürlich frohe Botschaft. Das ist eine frohe Botschaft für die Muslime, für jeden Muslim. Die Muslime werden die Hälfte der Bewohner des Paradieses sein. Die Hälfte sind die Muslime. Während die anderen nicht die Hälfte sind. Und die Muslime werden klar sein, die werden am letzten Tag, man sieht sie überall, Alhamdulillah, man sieht uns überall, heutzutage auch, wir Muslime, Alhamdulillah, egal wo wir sind, dann weiß man, die Muslime sind da, Alhamdulillah. Und das ist eine Gabe übrigens, auch wenn sie schlecht über uns reden und so weiter, verleumden und so weiter, aber hauptsächlich ist die Sache so, Alhamdulillah, wenn du ein Muslim bist, dann sei froh mit dieser Botschaft. Die Hälfte der Bewohner des Paradieses und die beste frohe Botschaft für dich ist auch, ins Paradies werden keine Leute kommen, außer dass sie Gottes Ergebene sind. Das heißt, wenn du deine Seele nicht ergeben hast, wenn du dein Herz nicht ergeben hast, dann bist du kein Muslim und dann wirst du nicht ins Paradies kommen. Und das ist der Sinn des Islam. Also jetzt nach dem Propheten Muhammad sallam wird keiner ins Paradies kommen, außer diejenigen, die ihm gefolgt haben. Das ist Barakallahu fikum. Wir können nicht was anderes sagen. Manche Leute wollen nur sich gut machen vor den anderen, damit die anderen für sich klatschen. Und damit sie loben. Ja, das geht nicht. Die können dich loben. Du kannst heucheln, du kannst lügen. Aber was in Koran und Sunna steht, ist total was anderes. Nur die Muslime, natürlich nach dem Propheten Muhammad, werden ins Paradies kommen. Auch die Leute, die damals Jesus gefolgt haben, Moses gefolgt haben, oder Nuh gefolgt haben, oder Ismail gefolgt, oder Musa gefolgt haben, Friede sei mit alle Propheten, die sind auch Muslime und die werden auch ins Paradies kommen. Aber nach dem Propheten Muhammad gibt es Muslime und nicht mehr. Es gibt keine dritte Art auf dieser Welt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte hier klar, er schwört sallallahu alaihi wasallam, und schwören beim Propheten ist nicht leicht. Er sagt, bei demjenigen, der die Seele Mohammed in dessen Hand hat, keine Seele wird das Paradies betreten, auch die Seele, die muslimisch war. Und die Muslime werden angesehen werden am letzten Tag. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, dass wir Muslime sind. Und Abi Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار. هذا فكاكك من النار. وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم. أو مسلم. قوله دفع إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار معناه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار. فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار لأنه مستحق لذلك بكفره. ومعنى فكاكك أنك كنت معرضا لدخول النار، وهذا فكاكك لأن الله تعالى قدر للنار عددا يملأها، فإذا دخلها الكفار بذنوبهم وكفرهم صاروا في معنى الفكاك للمسلمين، والله أعلم. سبحان الله. يعني إنقاذك بمعنى آخر. بارك الله فيكم. أبو موسى الأشعري رضوان الله عليه اتصلت بس جزانت الله صلى الله عليه وسلم gesagt hat am Tag des Gerichtes wird Allah für jeden Muslim einen Juden oder einen Christen nehmen und sagen, er ist deine Erlösung vom Höllenfeuer. Eine andere Version lautet, am Tag des Gerichtes werden einige Muslime kommen mit Sünden aufgehäuft wie Berge und Allah wird ihnen allen vergeben. Das ist ein Beispiel Muslim. Die Bedeutung des Hadithes wird in der Überlieferung von Abu Huraira verdeutlicht, in der es heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, für jeden von euch gibt es ein Haus im Paradies und ein für jeden von euch gibt es einen Platz im Paradies und einen Platz in der Hölle. Wenn der Gläubige das Paradies betritt, wird ein Kafir, sein Nachfolger, im Höllenfeuer sein, da er dieses mit seinem Unglauben verdient hat. Das heißt, Barakallahu fik. Pass auf, es gibt, du hast normalerweise einen Platz in der Hölle und einen Platz im Paradies. Jeder von uns hat so einen Platz. Wenn du ins Paradies kommst, dann nimmst du den Platz von einem, der in die Hölle geht. Und derjenige, der in die Hölle geht, nimmt seinen eigentlichen Platz. Wenn du, wird das seinen ursprünglichen zugeteilten Platz in der Hölle bekommen, aber weil du gut warst und du kommst ins Paradies und diese Person hat schlecht gehandelt gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, dann geht diese Person in die Hölle. Deshalb, wenn du den richtigen Iman annimmst und den richtigen Iman praktizierst, wird Allah dir verzeihen und wird dich subhanahu wa ta'ala ins Paradies bringen. Und du wirst der Gewinner sein. Aber wenn du das Schlechte machst, dann wirst du deinen Platz auch in der Hölle einnehmen können. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Was ist die Bedeutung in diesem Zusammenhang? Das ist Erlösung. Und deshalb, subhanallah, wir wünschen den anderen, dass sie ins Paradies kommen. Wir wünschen den anderen nicht, dass sie in die Hölle kommen. Wir sagen ihnen, überlegt euch, der Islam ist die Wahrheit. Der Islam ist die wahre Religion. Der Islam ist Religion Gottes und der Islam ist Religion von allen Propheten. Jeder von euch soll für sich selber entscheiden, welche Religion er annimmt. Aber das ist die Wahrheit, wir können das nicht ändern. Und Ibn Umar, radiyallahu anhuma, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول ربي أعرف قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه. كنفه أو كنفه ستره ورحمته. الله سبحانه وتعالى يستر عليه. قل له أتدري الذنب الذي فعلته في يوم كذا في يوم كذا، فأنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها اليوم لك، وهذه فهذا عظم رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده. يا أخي سبحان الله، أنت لما تكون لوحدك أو أنت لما تعمل ذنب ما أحد يعلم به، ولكن الله يراك. الله يستر عليك في الدنيا وما يضحك، ويوم القيامة يغفره لك. أليس هذا هذه بارك الله فيكم هذه نعمة عظيمة على الإنسان من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى ذلك، وإنما كرما وعفوا رحمة منه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. Anas radiallahu alaihi erzählte, ein Mann kam, Ibn Umar radiallahu alaihi erzählte, dass er den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam hörte. Ein Gläubiger wird seinem Herrn Allah am Tage des Gerichtes nahegebracht und er wird ihn mit seiner Gnade bedecken. Er wird ihn nach seinen Sünden fragen. Erinnerst du dich an das und das? Er wird antworten, oh mein Herr, ich erkenne sie. Dann wird er sagen, Allah, ich verdeckte sie für dich im Diesseits und heute verzeih ich sie dir. Dann werden ihm seine guten Taten unterbreitet. Barakallahu fikum, das geht darum. Ich habe an diese große Gabe. Ein Muslim hat in diesem Leben schlecht gehandelt. Keiner hat gewusst, dass der Muslim eine Sünde geheim getan hat. Allah aber hat das gesehen und die Engel haben das geschrieben. Allah hat diese Sünde verdeckt. Allah hat das bedeckt. Allah hat das nicht gezeigt in diesem Leben. Und am letzten Tag, Allah subhanahu wa ta'ala kommt zu seinem Diener nahe und Allah subhanahu wa ta'ala sagt ihm, mein Diener, erinnerst du dich an diese Sünde und diese Sünde, du hast das und das gemacht? Der Diener sagt, oh Allah, ja. Allah sagt, in Dunya habe ich dich bedeckt, habe ich das verdeckt, was du gemacht hast. Und in Al-Akhirah, am letzten Tag, werde ich dir das verzeihen. Und dann bekommt er, dann geht er ins Paradies. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ist so barmherzig mit diesem Diener, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn verzeiht und vergibt und dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Sünden verdeckt und dass Allah ihn bedeckt und nicht bloßstellt in diesem Leben. Wenn man das hört, was macht das bei uns eigentlich, wenn ich so ein Hadith höre? Bei manchen Leuten sagt, ja, dann mache ich, was ich will. Bei den anderen nein, bei den Gläubigen, bei den Leuten, die wirklich saubere Herzen und reine Herzen haben, wenn sie sowas hören, dann sagen sie, inshallah, ich werde besser machen und ich werde keine Sünden begehen. Ich möchte, dass ich im Dunya transparent bleibe und in Akhira auch, dass Allah mir mehr Lohn gibt als in dieser Dunya. Und das ist die Hoffnung. Die Hoffnung ist da, dass du niemals aufgibst, weil du Sünden begangen hast, dass du sagst, ja, ich habe die Hoffnung aufgegeben. Oder ich bin hoffnungslos. Allah wird mir bestimmt nicht mehr verzeihen. Nein, Allah verzeiht alles. Allah vergibt, subhanahu wa ta'ala, und Allah nimmt die Reue an. Aber du musst etwas tun, damit Allah, subhanahu wa ta'ala, dir verzeiht und vergibt, subhanahu wa ta'ala. Bisher haben wir eigentlich gemacht voriges Mal. Und jetzt machen wir weiter, bi'idhni ta'ala, mit Hadith 439 bei mir, bei euch 434. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلها أو قبل عفوا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل ألي هذا يا رسول الله؟ قال لجميع أمتي كلهم أي لكل هذه الأمة فالصلاة الخمس تكفر السيئات التي قبلها وأقيم الصلاة طرفي لفا من الليل فلا بد أن تكون هذه الصلاة على الوجه الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به صلوا كما رأيتموني يصلي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يتوضأ الوضوء الصحيح وأن يصلي الصلاة الصحيحة ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يغفر له هذا المر معنا هذا لجميع الأمة ليس فقط خاص بهذا الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم ابن مسعود رضوان الله عليه berichtete ein Mann, dass ein Mann eine fremde Frau geküsst hatte und zum Propheten Sallallahu kam und seine Schuld eingestand. Zu dieser Zeit offenbarte Allah die Eier des Korans und verrichtet das Gebet an den beiden Enden des Tages und in den ersten Stunden der Nacht. Wahrlich, die guten Taten nehmen die schlechten hinweg. Dies ist eine Ermahnung für solche, die bereit sind, sich ermahnen zu lassen. Das ist Sura 11, die Eier 114. Der besagte Mann fragte, O Gesandter Allahs, ist diese Eier für mich? Der Prophet sallam antwortete, für meine ganze Gemeinde. Das wird wie meine, und das ist bei Al-Bukhari und Muslim. Haben wir schon erklärt, Barakallahu fikum, diese Überlieferung habe ich schon erklärt. Aber das Schöne ist dabei, wenn du Allah um Verzeihung bittest, dann wird Allah dir verzeihen. Wenn du Reue zeigst, dann wird das Allah annehmen. Aber eins ist wichtig. Das Gebet in der Zeit und das richtige Verrichten des Gebetes lässt das so. Aber dass man falsch betet und dass man nicht in der Zeit betet und da denkt man, dass die Sünden schon verziehen werden, nein. Weil wenn du falsch betest oder wenn du nicht in der Zeit betest des Gebetes, dann hast du nochmal eine Sünde begangen. Wie wird Allah dir die erste Sünde verzeihen, wenn du auch eine zweite Sünde begangen hast? Deshalb soll man aufpassen. Das heißt, dass man richtig, Barakallahu fi, dass man richtig das macht. Und die andere Überlieferung, jetzt kommt nochmal eine andere Überlieferung. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله قال هل حضرت معنا الصلاة قال نعم قال قد غفر لك متفق عليه وقوله أصبت حدا معناه معصية توجب التعزير وليس المراد الحد الشرعي عفوا وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا والخمر وغيرهما فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة ولا يجوز للإمام تركها إذن بارك الله فيكم هنا هذا الرجل أصاب شيء فهو عمر بن عبسة الله عليه ولكن هذا الرجل أصاب حدا وكان هو الله أعلم أنه قبل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل حضرت معنا الصلاة قال نعم فقال ابن الحسنات قد غفر لك طيب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستطيع أن يقول له قد غفر لك لأنه يوحى إليه أما هل نستطيع نحن الآن رجل أصاب حدا وجاء قال والله أنا أصبت حدا فنقول له صليت معنا قد غفر لك ما نستطيع نحن إذا قلنا نقول إن شاء الله استغفر الله قد يغفر الله لك أما أن نقول له قد غفر لك هذا ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى أما النبي صلى الله عليه وسلم فيوحى إليه ويحيي الله قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنا سألت بارك الله فيكم بس أين من سدم خفيت صلى الله عليه وسلم كام وزاقت أوغزنت الله ich habe ein großes und zu bestrafendes Verbrechen begangen. Nun bestrafe mich bitte dafür, weil Gebetszeit war, betete der Mann mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nach dem Gebet sagte der Mann wieder zum Propheten, O Gesandter Allahs, ich habe ein schwerwiegendes Verbrechen begangen, bitte bestrafe mich dafür, wie im Buch Allahs vorgeschrieben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte ihn, hast du mit uns das Gebet verrichtet? Antwortete ja. Der Prophet sagte, dann ist dir vergeben. Das war Al-Bukhari Muslim. Die hier erwartete Strafe bezieht sich nicht auf Ehebruch oder Alkoholkonsum oder ähnliches, da die Strafen, die bei derartigen Verbrechen verhängt werden, nicht durch das Gebet erlöschen. Das in diesem Hadith erwähnte Verbrechen ist eine Sünde, die der Stärkung bedarf. Was bedeutet das, Barakallahu fikum? Das heißt, diese Sünde, die man gemacht hat, die ist nicht eine Sünde von diesen Sünden, die klare Strafen haben, die in Koran oder Sunna sind, weil der Imam oder der Richter, wenn jemand eine Strafe begangen hat oder eine Sünde begangen hat und die eine Strafe bedarf, der kann das nicht einfach von sich selber lassen. Oder der sagt ihm, du bist verziehen oder vergeben. Das kann er nicht. Und hier der Prophet sallam hat ihm gesagt, du bist vergeben. Nicht ein anderer. Das heißt, jetzt, wenn eine Person zum Beispiel eine Sünde begangen hat und der kommt zu einem Imam und nach dem Gebet sagt ihm, ich habe eine Sünde begangen, der Imam sagt, er hat mit uns gebetet, sagt ja, sag ihm ja, du bist so schon verziehen. Der kann sagen, du bist schon verziehen, inshallah. Inshallah, Allah verzeiht dir. Aber der kann ihm nicht sagen, du bist verziehen. Der Prophet sallam hat das gesagt, weil Allah ihm offenbart. Aber wir können sowas nicht sagen und nicht machen, Barakallahu. Aber trotzdem, das Thema, das geht um die Hoffnung. Schau mal, eine Sünde begangen, zum Prophet gekommen, sallam, und der Mann sagte ihm, ich habe eine Sünde begangen. Der Prophet sagte, hast du mit uns gebetet, weil diese Person eine reine Absicht gehabt hat, weil diese Person wirklich gekommen ist, damit Allah ihm verzeiht. Das wird, er hat was getan. Und deshalb, wenn man auch falsch gemacht hat, Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht und vergibt. Subhanahu wa ta'ala. Wa ananas kadalika qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah la yarda anil abdi an ya'kula al-aklata فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. إنسان يحمد الله على النعم سواء كانت نعمة المغفرة ونعمة الرحمة وكذلك نعمة الطعام والشراب. الله يرضى عن العبد إذا أكل أن يحمد الله وإذا شرب أن يحمد الله. فذلك بعد الطعام بعد الشراب يقول الحمد لله. فهذا يجعل الله سبحانه وتعالى يرضى على عبده سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. Ebenfalls von Anas wird überliefert, dass der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte, Allah freut sich über seinen Diener, der Nahrung zu sich nimmt und ihn dafür preist und der Wasser trinkt und ihn dafür preist. Das wird Allah freut sich. Hier, da sagt man, Allah freut sich über. Das ist nicht so. Inna Allah la yarda. La yarda, barakallahu fikum, bedeutet das anders. Bedeutet, Allah ist zufrieden mit demjenigen Diener. Wenn er isst, nach dem Essen sagt, Alhamdulillah. Wenn er trinkt, nach dem Trinken sagt er, Alhamdulillah. Das ist der Sinn. Das heißt, du musst dankbar sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir diese Gaben gegeben hat, dass du essen kannst, dass du trinken kannst. Und wenn du trinkst, wenn du isst, dann sagst du Alhamdulillah. Deshalb, das gehört dazu. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wenn man gegessen hat, wenn man getrunken hat, dass man danach sagt Alhamdulillah. Das letzte, barakallahu fikum, für heute. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها حتى تطلع الشمس من مغربها. بارك الله فيكم. هذا حديث عظيم مر معنا أكثر من مرة مر معنا أكثر من مرة. فالله سبحانه وتعالى يعطي فرصة للعبد الذي يسيء هو الذي يسيء في النهار أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة أن ما يكتب المعصية على العبد لعله يتوب منها، وكذلك بالنسبة للليل أو بالنسبة للنهار. وهذا لعظم فضل الله سبحانه وتعالى علينا، فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويتقبل منا، إنه على كل شيء قدير. بارك الله فيكم. Das Buch für heute ist Hadith von Abi Musa al-Ash'ari رضي الله عنه. Er berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Allah reicht seine Hand nachts, damit der Sünder des Tages bereue, und er reicht seine Hand tagsüber, damit der Sünder der Nacht bereue, so lange bis die Sonne im Westen aufgehen wird. Das Hadith ist bei Muslim. Das heißt, schaut mal, wie die Gnade Allah subhanahu wa ta'ala, wie die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala ist mit uns. Eine Person begeht eine Sünde am Tag. Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm noch Zeit, Möglichkeit, dass er sagt, oh Allah, verzeih mir, oder dass er Reue zeigt. Und wenn er Reue zeigt, dann wird das für ihn nicht mehr als Sünde geschrieben. Und wenn ein Sünder in der Nacht eine Sünde begangen hat, Allah subhanahu wa ta'ala lässt die Engel warten mit dem Schreiben bis am Tag. Vielleicht diese Person bereut diese Tat, was man gemacht hat. Aber bis die Sonne vom Westen aufgeht, dann gibt es nicht mehr. Dann gibt es nicht mehr. Weil die Regel ist, إِذَا جَاءَتِ الْآيَاتِ خَلَاص. Wenn die Zeichen Allahs ankommen, eintreffen, dann gibt es keine Reue mehr. Das bedeutet, wenn die Sonne vom Westen aufgeht, wenn die Seele in der Kehle ist, das wird, wenn das entzogen wird, dann gibt es keine Reue mehr. Oder wenn Allah subhanahu wa ta'ala ein Volk bestraft, dann gibt es keine Reue mehr. Das ist wie Pharaon. Er hat gesagt, ich glaube an den Gott von dem Volk Israel, aber das nützt ihm nicht mehr, weil er das Zeichen Allah gesehen hat. Oder eine Person, der Engel des Todes kommt zu ihm und er sieht ihn, sagt, oh Allah, verzeih mir, das geht nicht mehr, weil die Seele entzogen wird und er sieht jetzt die Engel. Oder wenn die Sonne vom Westen aufgeht, da sieht man, dass das die Wahrheit ist. Und dann hat man kein Zweifel mehr. Deshalb sagt man, jetzt! Aber das geht nicht mehr, jetzt. Deshalb Allah ist barmherzig. Allah hat uns alles gegeben, aber Allah auch hat uns versprochen, wenn wir schlecht handeln, dann ist die Strafe schmerzhaft und groß. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns annehmen. Das nächste Mal machen wir weiter, inshallah, mit Hadith. Schönes Hadith, das Hadith Amr ibn Absa. Das ist eine Geschichte auch. Das ist eine sehr schöne Geschichte, inshallah. 443 bei mir. Heute ist am 25.07.11. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillahi rabbil alamin. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم. Fragen habe ich gesagt, ich mache am Mittwoch und am Freitag mache ich nach dem Unterricht Fragen, aber Montag, Dienstag, Donnerstag mache ich nicht. Dann macht Abu Jamal weiter hier im Internet. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.